So, also heute Abend trage ich erstmal was vor über die Gegenwart, also über das gegenwärtige Bedürfnis oder die gegenwärtige Schwierigkeit, sich mit Utopien zu beschäftigen. Also erstmal ist es sehr schön, auf den ersten Blick sich mit Utopien zu beschäftigen. Auf den zweiten Blick merkt man, es ist erschreckend. Und am dritten Blick auf die gegenwärtige Literatur merkt man, dass es jedenfalls wird es so erklärt, gar keine mehr gibt, was vielleicht am erschreckendsten wäre. Jedenfalls kann man, wenn man vom gegenwärtigen Neoliberalismus mal absieht und in die Antike zurückgeht und die Philosophiegeschichte durchgeht, bemerken, dass dieses Land Utopia also außerordentlich gut bereist ist. Utopia ist ein Kunstwort von Thomas Morus und heißt einfach wörtlich übersetzt das Land nirgendwo oder der Ort nirgendwo. Was schon bedeutet, dass niemand da sein kann, aber es waren eben doch relativ viele da. Zum Beispiel Thomas Morus war ja auch da. Und Platon war auch da und die Frühsozialisten sind auch da gewesen und haben sogar die Utopie auf die Erde geholt und nach Schottland und Nordamerika und ja empirisch auch gebracht. Und wie gesagt, das Wort Utopia ist dann ein Kunstbegriff Thomas Morus, also 1515. Vorher gibt es aber auch Utopien, nur das Wort war nicht da. Insofern war man relativ lange sich sicher, dass es dieses Land gibt. Und man war sich so lange relativ sicher, als man davon ausgehen konnte, wenn man mit Hegel redet, dass die Geschichte eine Schlachtbank ist. Solange wusste man auch, dass es etwas anderes gibt. In dem Moment, wo man das Bewusstsein nicht mehr hat, braucht man auch Utopia offensichtlich nicht mehr. Dann ist diese Reise nach Utopia, die oft beschrieben wird, und manchmal auch empirisch versucht wurde, jedenfalls im 19. Jahrhundert zu realisieren, immer eine Bildungsreise. Also es ist immer fantasiert relativ lange. Man fährt irgendwo hin in die Fremde. Erfährt die Fremde und was man dort viel mehr noch lernt, ist, dass man das Gegenwärtige erkennt. Also man fährt hinaus, das ist das, was eine Bildungsreise ist. Wie ein Reflexionsprozess, man fährt raus und hat in der Fremde einen Spiegel für das eigene und gewinnt dadurch ein Bewusstsein über das, die Verhältnisse, unter denen man so lebt. Das sind jedenfalls Erfahrungen, die jeder machen könnte, auch wenn man heute irgendwohin weit in andere Kulturen reist. Wenn man Thomas Morus nimmt, 1515, als er das Land Utopia entdeckt hat und die Utopien seiner Zeit nimmt, dann ist ganz deutlich, das Land Utopia ist erstmal Amerika. Nach 1492, und Thomas Morus beschreibt das auch so, also Amerika ist Utopia, völlig paradox oder widersprüchlich, weil es der Ort gewesen ist des beginnenden Völkermordes in Amerika und gleichzeitig aber fantasiert wurde als das Land der Vernunft, der Freiheit, des Friedens, jedenfalls alles in Grenzen, aber immerhin gemessen an den englischen Verhältnissen schien es da doch ganz vernünftig zuzugehen und jedenfalls gemeinschaftlich, also auf Lateinisch kommunistisch. Wenn man dann sich anguckt, was wir morgen machen werden, seit Thomas Morus und auch vorher und nachher noch viel mehr, ist dieses Land Utopia, von dem aus immer ein Licht scheint auf die gegenwärtigen Verhältnisse und die gegenwärtigen Verhältnisse dadurch beleuchtet und erkannt werden, scheint dieses Land Utopia bisweilen noch viel schlimmer zu sein als das, was da kritisiert wird. Auch wenn man die Verhältnisse, die Morus zum Beispiel in England kritisiert, ja außerordentlich unerträglich scheint von heute aus, aber sein Land Utopia ist nach Auschwitz, also wenn man es nach Auschwitz liest, also wirklich kein Land, in dem man irgendwie leben möchte, sondern eher ein kollektives Arbeitslager. Das heißt also, die Fantasie, die Utopia konstruiert hat, ist so sehr im Bestehenden auch immer verhaftet gewesen, auch wenn man versucht hat, das Bestehende dadurch zu erleuchten und dann besser zu begreifen, dass in dieser Fantasie die bestehenden Verhältnisse eher rationalisiert und verschärft sind, als dass man das eine Fantasie, eine emanzipatorische Fantasie nennen kann. wenn man diese doppelte Erfahrung macht und geht so die Geschichte der Utopien durch und merkt, dass sie auf der einen Seite die Intention haben auf Befreiung und Frieden und Vernunft und was es so an großen Begriffen gibt, und dass in diesen Utopien aber die bestehenden Verhältnisse, obwohl sie kritisiert und aufgeklärt werden sollen, eigentlich eher gesteigert werden in der Repressivität, dann ist vielleicht dadurch auch besser verständlich, warum der gegenwärtige Neoliberalismus sagt, es gibt ein Ende der Utopien und sollte es das Land Utopia geben, ist es ein Ort des Schreckens und nicht der Freiheit. Also ein Ort der Knechtschaft und der Barbarei. Und insofern führt über die Gegenwart nach neoliberaler gegenwärtiger Auffassung über die Gegenwart gar nichts hinaus. Das Erschreckende bei dieser Auskunft ist, obwohl sie ganz starke Rechtsgründe hat, wenn man sich die Geschichte der Utopien anguckt und die Weise, wie dort das Land Utopia beschrieben wird, ist das Erschreckende dieser Auskunft, dass, wenn man Utopien verleugnet, man jede Erinnerung verleugnet. Also, dass man gewissermaßen positiv das Schreckbild, von Adorno beschriebene Schreckbild einer Menschheit ohne Erinnerung hat. Und dass man auch das Schreckbild einer Menschheit hat ohne Hoffnung. Und auch das Schreckbild einer Menschheit hat, die, weil das Bestehende nicht überschritten werden kann, auch kein Bewusstsein von der Gegenwart hat. Also eine Irrationalität in Bezug auf das Bewusstsein der Geschichte, das Bewusstsein einer möglichen Zukunft und vor allen Dingen eine Irrationalität bezüglich der Gegenwart. Und weil dieser Zusammenhang besteht zwischen Utopien, Erinnerung und Gegenwartsbewusstsein, kann man begreifen, warum es immer Utopien gegeben hat. Nämlich nicht, wie Kant gesagt hat, das sei kein leeres Hirngespinst, sondern vernunftgegründete Hoffnung, weil es ohne Utopien kein Bewusstsein der bestehenden Verhältnisse geben kann. Sodass in den Utopien nicht irgendwelche schönen Träume ausgemalt werden, die man so sich vorstellen kann bei Rotwein und Kaminfeuer, wenn einem irgendwie warm ums Herz wird und man denkt, das Leben könnte ja auch besser sein, sondern dass das die höchste Anstrengung des Begriffs immer gewesen ist, des Begreifens der bestehenden Verhältnisse, die nur zu begreifen sind, wenn man eine vernunftgegründete Erinnerung und Hoffnung hat. In diesem Sinne ist das, was der Neoliberalismus schreibt, auf der einen Seite gerechtfertigt, weil die Geschichte der Utopien tatsächlich ein Schreckbild ist, eigentlich eine Steigerung des gegenwärtigen, jeweils gegenwärtigen Schreckens und auf der anderen Seite aber ein Abschied von jedem Begreifen der Verhältnisse, der Geschichte und damit auch von Utopien. Man könnte das auch mit der kritischen Theorie ausdrücken und sagen, der Neoliberalismus zieht gewissermaßen positiv die Konsequenz aus der Dialektik der Aufklärung, macht also aus dem, was dort als Kritik beschrieben wird, gewissermaßen ein positives Dogma, das Ende der Utopien. Weil diese Kritik oder der Abschied von Utopien aber einen Rechtsgrund hat, führt eigentlich über den Neoliberalismus nichts hinaus, in dem Sinne, wie man es bis ins 19. Jahrhundert hatte. Also keine Utopie ist vorhanden in einer Theorie, in einem Dogma und einer Lebenspraxis, in einer Weltordnung, die nichts mehr verspricht und die in diesem Sinne zynisch ist. Da wird nichts versprochen, da gibt es keine Möglichkeit, gewissermaßen die schlechte Gegenwart gegen die besseren Versprechungen zu setzen. Man kann nicht mehr so kritisieren, wie Marx es im 19. Jahrhundert konnte, bei dem Liberalismus, der die großartigen Utopien hatte vom ewigen Frieden und der kosmopolitischen Freiheit, der Herrschaft der Vernunft, der Gleichheit aller Menschen. Das ist hier alles kassiert. Und der Neoliberalismus sagt, das sind Utopien und wie bekannt führen Utopien das Schreckbild der Gegenwart nur in radikaler Form weiter. Deshalb wird dort nichts mehr versprochen. Das Einzige, was bleiben könnte, und das ist tatsächlich die Frage bei diesen gegenwärtigen Verhältnissen, wie ist die Utopie noch zu retten? Und das heißt, wie ist die Erinnerung noch zu retten? und die Möglichkeit eines Begreifens der Gesellschaft in der Absicht, sie zu verändern, ist, dass man sagen kann, dass dieser Neoliberalismus mit dem Dogma vom Ende der Geschichte, von der Irrationalität der Gegenwart und dem Ende der Utopien etwas macht, was man mit Hegel ausdrücken könnte. Es ist eine bestimmte Negation. Das heißt, Utopien werden negiert, aber das Resultat ist nicht nichts, sondern in dieser Negation ist das, was negiert wird, natürlich immer noch enthalten. Das kann man bei Hegel nachlesen, bei Freud auch, in dem kleinen Text über die Verneinung. Und insofern ist dieser Neoliberalismus, führt er über sich hinaus, deshalb, weil er das, was er leugnet, in ihm doch noch enthalten ist. Insofern ist eine Möglichkeit, und die ist dann im 20. Jahrhundert besonders von Ernst Bloch beschritten worden, nicht neue Utopien zu formulieren, an bestehende Utopien anzuknüpfen, sondern die Geschichte von Utopien zu erinnern und sie zu bewahren, nicht in musealer Absicht, sondern um die Welt zu verändern. Also das Prinzip Hoffnung, was so eine Enzyklopädie ist der westeuropäischen Utopien. Das wäre das, was gegenwärtig übrig bleibt. Was wir hier machen, ist so ein Kleinstversuch, sofern es in der Zeit möglich ist, diese Geschichte der Utopien, also da jedenfalls erstmal einen Zugang zu haben. Und wenn man diese Geschichte der Utopien durchguckt, würde ich vorschlagen, gibt es folgende Stadien und man merkt auch, wann entsteht so etwas in Krisen gemeinhin, wenn die Kritik aufbricht. Also große Utopien gibt es in Krisenzeiten in der Antike. Also wenn wir Platon nehmen und vorher Sokrates, sind es die Perserkriege, der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta, wo die Welt ins Wanken kommt und man aufgrund des Schwankendwerden der Welt dann auch Fragen stellt, die über das Gegenwärtige hinausführen. Wenn man das so grob zusammenfasst, diese Epochen, also von Homer bis Aristoteles oder Platon ist in dem Fall treffender, dann könnte man sagen, sind das Mythologien, utopische Mythologien oder mythologische Utopien, wie man will, in der Antike. Dann gibt es eine zweite Phase, deshalb nehmen wir hier Thomas Morus exemplarisch, wo das Land Utopia aufscheint. Das ist die Renaissance. Also da gibt es so viele Revolutionen, Umbrüche auf allen möglichen Ebenen, von der Buchdruckkunst bis zur bildenden Kunst und zur Reformation, im politischen Bereich, im ökonomischen Bereich. Die ganze Welt wird umgebrochen. Und deshalb gibt es dort Utopien, die nicht mehr davon ausgehen, dass die Welt von Göttern voll ist und deshalb alles göttlich ist, auch die menschliche Seele gottähnlich. Und deshalb am Ende das, was man modern Vernunft nennt, auch weil es göttlich ist, nicht erkannt werden kann, sondern in der Renaissance steigt der Mensch gewissermaßen auf und fantasiert sich als Gottes ebenbildlich und glaubt, die Menschen und seine Welt erschaffen zu können, so wie Gott die Welt erschaffen hat. Und dieser Aufstieg des Menschen zur Gottes Ebenbildlichkeit, also noch nicht zur Negation Gottes, also nicht zur Gottferne, aber zur Gottes Gleichheit, das macht aus die metaphysischen Utopien. Metaphysik in dem Sinne, dass dort versucht wird, dann nicht nur im Spätmittelalter, sondern im 17. Jahrhundert, durch die Beweise vom Dasein Gottes, dass der Mensch sich aufschwingt, das Dasein Gottes zu beweisen, also aus dem Ich denke, also bin ich, auf das Dasein Gottes zu schließen und nicht umgekehrt, und diesen Beweis der Physik voranzustellen als Metaphysik, also dieser utopische Gehalt, der revolutionäre Gehalt, das ist das, wofür Thomas Morus steht. Und Rousseau, mit dem wir enden, wäre also keine mythologische und keine metaphysische, sondern eine Vernunftutopie, wo Gott nicht mehr vorkommt, sondern an die Stelle Gottes jetzt die Vernunft, die vergöttlichte Vernunft in der Französischen Revolution tritt, also Vernunftutopien. Wenn man nochmal jetzt beginnt, gewissermaßen von rückwärts, sich anzugucken, inwiefern in der gegenwärtig herrschenden Doktrin bezüglich Wirtschaftswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften ganz allgemein, der Geist geht einfach überall durch, im Neoliberalismus dieser Zusammenhang besteht zwischen Verlust der Erinnerung, Verlust der Hoffnung und Verlust des Gegenwartsbewusstseins, also eines totalen Irrationalismus. Wenn man versuchen will, das zusammenzufassen, kann man einiges nachlesen, und der Autor, den ich unbedingt empfehlen würde, mit zwei Büchern, die ich unbedingt empfehlen würde, weil man ohne die beiden Bücher die Gegenwart nicht verstehen kann, die Dogmen nicht. Das ist Herr Friedrich August von Hayek, den nehme ich immer deshalb. Es wird dann immer gesagt, ja, der Neoliberalismus, den gibt's gar nicht. Es gibt ja verschiedene Schulen. Es gibt die Schule von Freiburg, es gibt die von Chicago, es gibt die von London, es gibt die von Wien. Dann gibt es noch die Mont Pelerin Society. Daraus kommen auch viele Neoliberale. Und der Hayek hat den großen Vorzug, dass er allem zuzuordnen ist. Kommt aus Wien, ging nach London, ging nach Chicago, ging nach Freiburg und begründet die Mont Pelerin Society, der Vordenker schlechthin. Also den müsste man lesen. Und dann ist die Frage, was? Also unter Neoliberalismus stellt man sich heute meistens vor, dass es eine ökonomische Doktrin ist. Das gilt auch irgendwie, ist aber vom Ursprung hier ganz falsch. Die Tradition dieses Neoliberalismus reicht zurück ins 19. Jahrhundert, in die deutsche historische Rechtsschule und in die englische Kritik der Französischen Revolution. Beides sind Kritiken der Französischen Revolution. Das eine ist von Edmund Burke. Und da kann man mal sehen, worauf die sich so stützen, dass das gar nicht neu ist, 1790. Und das andere ist eine Rechtsdebatte zu Zeiten des Wiener Kongresses, 1814. Und da ging es um Staatsrecht. Und Staatsrecht hieß nicht irgendwie, dass es eine fachjuristische Debatte ist, sondern wenn ich morgen über Rousseau spreche, über den Contrat Social, dann ist das Buch 1762 erschienen und das ist der Vordenker der Französischen Revolution. Und das Buch hat den schönen Untertitel über die Grundsätze des Staatsrechts. Es geht also um die Revolution im Bereich des Staates und deshalb hat sich die Kritik der Französischen Revolution als Staatsrechtskritik dargestellt und geht darauf zurück und ist gewissermaßen eine Gegenaufklärung gegen die bürgerliche Aufklärung und gegen die bürgerliche Revolution. Und diese Aufsätze oder die Theorien, die Herr Hayek, der 1974 den Nobelpreis für Ökonomie bekommen hat, aber die wichtigen Aufsätze, die er geschrieben hat, sind gar nicht die über Ökonomie, denke ich, sondern die sozialphilosophischen, die eher in die Frage des Rechts gehen. Und da gibt es also einmal, was sehr deutlich ist, die Verfassung der Freiheit von 1960. Und da würde ich unbedingt lesen, das Kapitel 1 und das Kapitel 4. Dann hört man schon ziemlich viel. Und wer mehr liest von euch, wird merken, der Autor ist unglaublich redundant. Der schreibt irgendwie immer dasselbe. Aber das Buch ist immerhin. Also er hat ganz viel geschrieben, aber irgendwann nach dem fünften Buch merkt man, das kennt man irgendwie schon alles. Aber es gibt dann noch ein Buch, was er deutlich vorher geschrieben hat. Da war in London. Und ist nach London gegangen 1930, nicht als Immigrant, sondern wegen der akademischen Karriere an die London School of Economics und hat dort Ökonomie unterrichtet und hat 1944, da hat er sich als Engländer begriffen, der irgendwie nur in Grenzen war, weil er bestimmte Fantasien über England hatte, aber viel mehr vielleicht auch nicht, an seine englischen Landsleute etwas geschrieben, wo er vor den deutschen Emigranten warnt, insbesondere den jüdischen Emigranten, weil das Sozialisten sind, die bekanntlich die Vordenker sind der Nationalsozialisten. Also er hat aus den Opfern potenzielle Täter gemacht und hat das aber, ich will das Buch jetzt nicht völlig verreißen, weil es einen hohen Realitätsgehalt hat. Also nicht diese Seite, Aber weil er in diesem Buch einiges zur Vorgeschichte doch des Nationalsozialismus beiträgt. Nur leider in der Form, dass er das zur Vorgeschichte nur des Nationalsozialismus und nicht seine eigene Theorie macht, die damit einiges zu tun hat. Das Buch heißt Der Weg zur Knechtschaft, also 1944, und hat dasselbe Thema, die Barbarei, was das zeitgleich erschienene Buch Dialektik der Aufklärung der deutschen jüdischen Immigranten in den USA hatte. Das ist also, die beiden Bücher sind ungemein empfehlenswert, finde ich, zum Verständnis der Gegenwart und der ideologischen und auch praktischen Konsequenzen. Und man begreift dabei auch, wenn man es wörtlich nimmt, die recht mörderische Konsequenz, die in dieser Theorie auch enthalten ist. Was das Ökonomische und weiter Gesellschaftliche betrifft, was Hayek dort ausführt, ist, dass er eine Vorstellung hat von einer Gesellschaft. Ich skizziere einmal so grob, worum es geht, dass es eine Wettbewerbsgesellschaft ist. Und die Ökonomie hat sein Mitdenker Milton Friedman in Chicago gesagt, die entsprechende Ökonomie sei ein Wettbewerbskapitalismus. Die Amerikaner reden ja noch von Kapitalismus, da hatten die Deutschen schon die Marktwirtschaft entdeckt. So, und da sagt Hayek, also was ist ein Wettbewerb? Wann treten Menschen in einen Wettbewerb? Und er überlegt das dann so, also ein Wettbewerb gibt es dann, wenn da mindestens zwei Personen sind und die wollen irgendetwas haben, irgendwas. Es reicht aber nicht für alle, sondern nur für einen der beiden. Oder Gruppen, ja, können auch 10 sein. Es reicht jedenfalls nicht für alle. Das heißt, einer bekommt es und einer nicht. Wettbewerb kennt Sieg und Niederlage und deshalb Ungleichheit und keine Gleichheit. Und Gleichheit gibt es aber nur so weit, wie man irgendetwas vergleichen kann. Aber nicht mit dem Ziel, dass Gleichheit am Ende herrscht, sondern einer bekommt es, einer nicht. Einer gewinnt, einer verliert. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer. Es gibt Starke, es gibt Schwache, die Zeitungen sind heute voll von dieser Terminologie. Oder die Kirchenkanzeln oder sonst, wo man so hinhört. Die Psychologen haben es auch verinnerlicht. Man soll seine Stärken und die Schwächen vergessen und ähnliches. Jeder Fußballtrainer weiß, was man da zu tun hat. Und das Beispiel Fußball nehme ich jetzt nicht einfach nur so, sondern weil es auch Hayeks und Friedmans Lieblingsbeispiel ist. Das Fußballspiel als Wettbewerb. Also da treten zwei Mannschaften gegeneinander an, es gibt Regeln, einer gewinnt, einer verliert. So, dann ist das Wichtige bei einem Wettbewerb wie einem Fußballspiel, es gibt schon Regeln, die man einzuhalten hat. Und es gibt deshalb einen Spielleiter oder Schiedsrichter. Das ist hier der Staat. Der Staat muss also die Vergleichbarkeit sichern. Die ganze Veranstaltung ist eine staatliche Veranstaltung und in dem Sinne, wenn man es sich so klassisch ökonomisch ausdrückt, eine künstliche Veranstaltung. Der Staat ist omnipräsent, ohne den Staat läuft das nicht. Der Wettbewerb ist also keine sich selbst bewegende Ökonomie, sondern wird staatlich bürokratisch organisiert. Im Namen der Entbürokratisierung und Deregulierung wird reguliert ohne Ende und man braucht Bürokratie, um das alles zu vergleichen, damit man am Ende weiß, wer gewinnt, wer verliert. Also man braucht vor allen Dingen ein Wettbewerbsrecht, ein Eigentumsrecht, dass der gewonnen hat, seine Sachen am Ende auch behält. Jeder hat die Freiheit, auf dem Spielfeld zu tun, was er will. Der eine Trainer hält die Strategie für richtig, der andere die. Ja, und dann, was macht man dann? Wer gewinnen will, heißt es hiernach, im Wettbewerb weiß es ja von vornherein nicht, wer gewinnt. Das ist ja das Schöne am Wettbewerb. Würde man es von vornherein wissen, hätte man Staatsterrorismus oder Sozialismus nach Auffassung der Neoliberalen und keinen Wettbewerb. Deshalb kann man eigentlich nur eins machen, man lernt von den Erfolgreichen. Also wie haben es die gemacht? Wenn man wissen will, wie das so geht, muss man sich einfach Weltbankberichte angucken. über Entwicklung und Unterentwicklung. Und da lernt man, die Unterentwickelten haben halt Pech gehabt. Sie sind die Verlierer, die Entwickelten sind die Sieger. Aber jeder Verlierer kann auch mal Gewinner sein. Und die Gewinner können auch morgen die Verlierer sein. Und wer gewinnen will, muss es einfach so machen wie die Erfolgreichen. Also die Griechen sollen werden wie die Deutschen, dann werden die Deutschen schon irgendwann sein wie die Griechen im Moment. So ungefähr ist die Vorstellung. Das heißt also, es gibt eine staatlich geordnete Regelung. Der Staat konstituiert den Wettbewerb insgesamt und greift nicht in diese oder jene kleine Krise ein, sondern behebt das Ganze und konstituiert das Ganze und hält es in Funktion. Im Wettbewerb gibt es keine technische Rationalität, keine Ursache-Wirkung, dass ich etwas prognostizieren kann, dass ich weiß, mit welchen technischen Mitteln ich was erreiche. Das weiß ich leider erst im Nachhinein. Deshalb ist der Wettbewerb eine im Ganzen rational nicht erkennbare und von vornherein rational nicht lenkbare Veranstaltung, sondern allenfalls im Nachhinein. Und es gibt Ungleichheit. Ökonomisch gesehen heißt es, es gibt Leute, die haben was zu essen und es gibt Leute, die haben halt leider nichts. Die Weltbank schreibt das auch so auf und ich lese nachher auch nochmal ein Zitat vor, wo das sehr drastisch formuliert wird durch Herrn Hayek oder andere. So, nach dieser allgemeinen Vorrede über das, was Wettbewerb ist, das Ganze in, ich weiß nicht, ich habe glaube ich 14 oder 15 Punkte, mache ich es formal. Also diese Dogmen. Also erstens sagt der Neoliberalismus, sei er bei Hayek immer, aber wie gesagt, das gilt allgemein, eine Theorie der Gesellschaft, die erklärt, dass die Gesellschaft als Gesellschaft nicht zu erkennen ist. Und zwar wird gesagt, das leuchtet vielleicht auch erstmal ein, wenn man eine falsche Vorstellung hat von der Idee, einer Erkenntnis, was die Welt so im Innersten zusammenhält, und fühlte. Also Hayek sagt, Wirtschaft und Gesellschaft sind so komplex, dass kein Mensch sie als Ganze erkennen kann. Es sind so viele Tatsachen, kein Mensch kann das wissen. Wenn man sich vorstellt, dass die Erkenntnis von gesellschaftlichen Verhältnissen die Erkenntnis ist der Summe aller Tatsachen, stimmt das ohne Zweifel. Also in der nächsten Sekunde gibt es neue Tatsachen, die weiß niemand. Und wenn Tatsachenerkenntnis, also eine Fülle von Tatsachenerkenntnissen, das wäre, was die Erkenntnis gesellschaftlicher Verhältnisse ausmacht, dann hat der Neoliberalismus zweifellos recht. Wenn in diesem Sinne Tatsachen nicht zu erkennen sind und die Gesellschaft als Ganze, es geht immer nur darum, nicht zu erkennen ist, dann kann man eine Theorie der Gesellschaft nicht haben, die Tatsachen nach Ursache und Wirkung verknüpft und dadurch auch Prognosen abgibt und dadurch auch eine sozialtechnische Steuerung, gemeint ist ökonomisch meistens Keynes, möglich ist. Deshalb ist für den Neoliberalismus jeder Versuch, die Gesellschaft als Ganze zu erkennen, von Platon über Rousseau bis Kant und Hegel und Marx, also ein menschlicher Omnipotenzanspruch, also Vernunft gibt es in dem Bereich nicht. Das Zweite, was viel eingeschränkter ist, es gibt nicht mal die Möglichkeit, kausal die Gesellschaft als Ganze zu erkennen, wie der Begründer der Soziologie, Auguste Comte, oder sein Vordenker Saint-Simon, den man ja zu den Frühsozialisten rechnet, dies gedacht hat, also dass es so etwas wie eine Naturwissenschaft der Gesellschaft gibt. Soziologie hieß ursprünglich mal Physik der Gesellschaft. Also das auch nicht. Was bleibt bezüglich von Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzer, ist Irrationalität. Zweitens, wenn man diese Gesellschaft als Ganze für unerkennbar erklärt und sagt, dass die Theorie der Gesellschaft die Theorie des gesellschaftlichen Irrationalismus ist, ist die Frage, wie macht man das annehmlich? Also wie bringt man jemanden dazu, zu sagen, die Theorie trifft? Also argumentativ geht das nicht. Man kann ja nicht rational argumentieren, dass es rational nicht zu argumentieren gibt. Aufklären kann man auch nicht. Deshalb sagt der Neoliberalismus ausdrücklich, man muss es glauben. Das ist es, woran wir glauben. Das steht bei Hayek und Frau Margaret Thatcher hat das mal im englischen Parlament hochgehalten, das Buch, die Verfassung der Freiheit, und hat das, was in der Einleitung steht, das ist es, woran wir glauben, dann zitiert. Also es gibt da nur Glaubenssätze, man kann dafür oder dagegen sein. Und insofern kann man auch sagen, das ist seit langer Zeit die erste Theorie, die man nur glauben kann. Es hat was Pseudo-Religiöses. Und wenn man nochmal darauf zurückgeht, was ich einleitend gesagt habe, dass hier gesagt wird, es gibt keine Hoffnung, dann hat das was Ersatzreligiöses, weil es irgendwie religiös ist, aber es gibt da keine Hoffnung auf Erlösung, keine Idee, irgendwie kein Trost oder so über der Realität, es gibt da einfach gar nichts. Drittens, wenn also diese Irrationalität der Gesellschaft, die der Neoliberalismus behauptet, nicht auf Aufklärung, auf Vernunft zurückzuführen ist, auch nicht auf die naturwissenschaftliche Rationalität à la Kant, dann ist die Frage, woher kommt das? Welche Tradition? Dummerweise ist die Tradition die der Geisteswissenschaften. Dass nämlich hier gesagt wird, also die Irrationalität der Gesellschaft besteht in der Irrationalität, in der Undurchschaubarkeit nicht weiter zu befragender, zu hinterfragender, auf ihre Legitimität zu befragender Tradition. Wir müssen sie akzeptieren und akzeptieren sie freudig in Form eines freiwilligen Konformismus. Mit dem kleinen Zusatz bei Herrn Hayek, deshalb habe ich vorhin gesagt, also wenn ich lesen würde, empfehlen könnte, Verfassung der Freiheit, Kapitel 4, steht das sehr schön, mit dem freiwilligen Konformismus. Und da ist dann der Zusatz, wenn es zur Freiwilligkeit nicht kommt, dann ist auch in Ausnahmefällen Zwang nötig, um anzusetzen. Das heißt, entweder gibt es den verinnerlichten und freiwillig gegen sich selbst vollzogenen Zwang, und wer dazu nicht in der Lage ist, zu diesem Masochismus, gegen den wird sadistische Gewalt geübt, so psychoanalytisch ausgesprochen. Also es ist eine undurchschaute Moral. Und wenn man die neoliberale Wirtschaftstheorie nimmt, ist es erstmal eine Wirtschaftsethik. Deshalb ist heute auch die Wirtschaftsethik, steht sie so hoch im Kurs, wegen dieses Irrationalismus. Ethik heißt es deshalb, weil Moral immer auf Vernunft gegründet ist und Ethik etwas ist, was man, ohne es weiter begründen zu können, als ein Sollen voraussetzt. In diesem Sinne, viertens, ist der gesellschaftliche Irrationalismus identisch damit, dass es eine, wie Marx manchmal sagt, eine Aussicht auf eine zukünftige Gesellschaft, auf eine vernünftige Gesellschaft oder den Verein freier Menschen nicht gibt. Nach vorne und nach hinten keine Erinnerung. Anders gesagt, wenn ihr Herrn Hayek liest, findet ihr dort fantastische Projektionen auf die Frühgeschichte. Zum Beispiel die Idee, dass der Kampf zwischen der Freiheit der Wettbewerbsordnung und der Knechtschaft des Staatsinterventionismus der Kampf zwischen dem Griechentum und dem Römertum ist. Die Römer sind die Staatsinterventionisten. Also da wird das 20. Jahrhundert gewissermaßen, weiß auch nicht genau, in welche Jahrhunderte er sich da begibt, aber sagen wir mal, zwischen 200 vor und 200 nach Christi Geburt projiziert. Fünftens, wenn diese Gesellschaft irrational ist und wenn sie von den Einzelnen einen freiwilligen Konformismus fordert, dann gibt es eine andere Dichotomie, begriffliche Dichotomie, die im Moment auch gang und gäbe ist, besonders in der Soziologie, Inklusion und Exklusion. Früher hat man mal gesagt Freund und Feind. Das klingt deutlicher. Also wer nicht dazugehört zur Glaubensgemeinschaft, der ist dagegen. Das heißt, die konformistische Gesellschaft ist keine Gesellschaft, in der man, nach der wunderbaren Utopie, wie die Adorno mal ausgedrückt hat, in der man ohne Angst verschieden sein kann, sondern das ist eine Gesellschaft, in der man Angst haben muss, wenn man verschieden ist. Weil das Verschiedene, was anders ist, nach außen projiziert wird und dann dort als Feind bekämpft wird. Es gibt nur Freund oder Feind, Schwarz oder Weiß, Schafe oder Böcke, dafür, dagegen, Anschluss, Ausschluss. Und deshalb ist das Wort von der Exklusion heute so gang und gäbe, wenn über Armut gesprochen wird, als sei Armut ein Teil jenseits der Gesellschaft und nicht ein Moment dieser Gesellschaft. Der sechste Punkt wäre, dass diese Gesellschaft, die konform ist und die nur Freund und Feind kennt, von daher immer auch totalitäre Ansprüche erhebt. Das heißt heute nicht totalitär oder auch nicht total, sondern das wird dann Globalisierung genannt. Dass dieses überall gilt und dass alle Menschen so sind, wie unter dieser Wettbewerbsgesellschaft oder mindestens so sein sollen. Dann kann man siebtens dieses zusammenfassen, diesen freiwilligen Konformismus. Und zwar so, dass man das übersetzen kann, wenn es darum geht, dass der Einzelne freiwillig konform handelt und äußeren Zwang verinnerlicht hat, man könnte vielleicht sagen in seinem Gewissen, und diesen äußeren Zwang gegen sich ausübt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist das, was man früher mal Masochismus genannt hat. Und dann findet man, dass ein solches Subjekt, was davon ausgeht, dass es die Verhältnisse gar nicht erkennen kann und nicht bestimmen kann, und dass es äußere Krisen, deshalb, das ist ja hochaktuell im Moment, gar kein Krisenbewusstsein haben kann. Es gibt keine neoliberale Krisentheorie, also für eine Systemkrise, obwohl man ja neuerdings davon redet seit einigen Wochen. Dass also diese Krisen immer nur dem Individuum aufgebürdet werden und das Individuum nicht mehr die Gesellschaft danach befragen kann, ob es Strukturkrisen gibt, Strukturprobleme, gesellschaftliche Widersprüche, sondern dass dieses Individuum, was in diesem Sinne konform handelt und damit seine Autonomie eingebüßt hat, die äußeren Krisen auf individuelle Defizite zurückführt. Also jeder, der mit Arbeitslosen zu tun hatte oder selbst arbeitslos war, kennt das bei sich selbst oder anderen, dass zuerst mal immer gefragt wird, wo sind da die Defizite? Sind sie Mann, sind sie Frau, sind sie 60, sind sie 20? Stimmt bei ihnen dies nicht, das nicht, jedes nicht? Haben sie ein Kind? Alles sind Defizite. Wenn man arbeitslos ist, wenn man arbeitet nicht, aber man merkt dann, es wird dann immer dem Individuum aufgebürdet. Also die ganzen Hartz-IV-Reformen oder Hartz-Reformen beruhen immer auf dieser Art, Strukturkrisen zu Individualkrisen umzudefinieren. Deshalb ist der Ausgangspunkt bei diesem Neoliberalismus immer paradox. Er ist totalitär, wozu das Wort von der Globalisierung passt. Und da aber kein Begriff hat von diesem Ganzen, setzt auch immer individualistisch an. Also bei Hayek wird immer wieder betont, die Methode, der wir folgen, ist eine individualistische, es sei ein methodologischer Individualismus. Und da es um Tradition, um Moral, also um das geht, was man so unter dem Begriff Säulen zusammenfasst, Willen, geht es immer um Moral im Sinne einer irrationalen Moral und einer individualistisch verkürzten Moral. Das ist das, was wir Sinn nennen. Also wenn man fragt, gibt es ein sinnvolles Leben, ist das immer, fragt ja niemand, ist das ein moralisches Leben im Sinne der Menschenrechte, ein moralisch vernünftiges, man fragt nach individuellem Sinn. Und dieser methodologische Individualismus soll darin bestehen, gemäß dem Konformismus, und da gibt es eine ganz lange sozialwissenschaftliche Debatte darüber, die aber immer zu dem endgültigen Resultat kommt, ich verstehe am fremden Sinn nur so viel Sinn, wie es mein eigener ist. Und einen wirklich fremden Sinn kann ich gar nicht verstehen. Ich verstehe am anderen nur so viel, wie der andere mir gleicht. Und weil wir einander gleichen, haben wir gar keine Individualitäten mehr. Also dass eine Einheit von nicht identischen Personen, von besonderen, von wirklichen Individuen sieht anders aus. Dies hier ist ein Konformismus und man versteht nach diesem Individualismus am anderen nur so viel, wie man selber versteht. Das heißt, dieser Individualismus ist ein Individualismus auf der Stufe der Zerstörung des Individuums. Es gibt da keine Individualität. Wenn ich sage, ich verstehe am fremden Sinn nur das, was mir gleicht, dann sind die beiden gleich und dann löst sich alle Individualität auf. Wer das mal nachlesen will, vielleicht hat ja irgendjemand von euch Soziologie studiert, also Alfred Schütz hat sich nach Max Weber um 1930 nochmal sehr bemüht, um die Möglichkeit, um die Debatte der Möglichkeit, fremden Sinn zu verstehen, also mit ziemlicher Aussichtslosigkeit und mit dem Eingeständnis am Ende, es geht nicht. Und der Hayek sagt sehr deutlich, das Fremde verstehe ich nur, soweit es mir gleicht. Das heißt, das Fremde als Fremde gibt es für mich nicht, verstehe ich nicht. Und deshalb gibt es nur Inklusion, Exklusion, Frontfeind und gar nichts anderes. Dann der achte Punkt. Die Gesellschaft als Ganze, ethisch irrational, bewusstlos. Das heißt aber nicht, dass sie völlig irrational ist. Es gibt einen in der Soziologie jedenfalls berühmten Organisationssoziologen, der auch mal einen Wirtschaftsnobelpreis gekriegt hat, Herr Herbert Simon. Der ist 1983 geehrt worden und hat kurz danach die Summe seines Lebenswerkes aufgeschrieben in einem kleinen Büchlein, von dem man nicht weiß, also ob es ein Kabarettist besser hätte formulieren können. Also er ist ein Exzellenter von, ich glaube, von der Exzellenzuniversität Yale, jedenfalls ein Nobelpreisträger, und das ist also auf Deutsch gesagt so viel Blödsinn, den er da zusammenkriegt. Und da geht es also um die Grenzen der Rationalität. Und da schreibt er im Vorwort, dass es mal eine Zeit gab der klassischen Aufklärung und des klassischen Liberalismus, nicht des Neoliberalismus, wo man gedacht hat, durch viel anstrengendes Nachdenken könnte man alle Probleme lösen. Also das ist für ihn Aufklärung, dass man sich hinsetzt und denkt mal ordentlich nach. So, und dann sagt er, also das geht aber gar nicht, auf die Weise die Welt begreifen zu wollen, weil es gibt überhaupt kein Denken, irgendwie leuchtet das dann auch ein, das nicht auf bestimmten Voraussetzungen beruht. Und werden wir morgen früh sehen, das ist ja auch Platons Thema. Aber der Simon sagt also, dass es gibt nur voraussetzungsvolles Denken und diese Voraussetzungen, die können wir gar nicht begreifen, sodass wir nur rational handeln können unter diesen irrationalen Voraussetzungen. Popper hat das dann, der kommt ja auch aus derselben Ecke, Versuch und Irrtum genannt. Also ich habe eine Hypothese, die kann ich nicht weiter begründen. Popper sagt, das ist Forschungspsychologie, interessiert uns jetzt gar nicht weiter, wie ich auf eine Hypothese komme. Und ich leite daraus etwas ab. So, und kann in dem Sinne nicht gesellschaftlich, naturwissenschaftlich rational handeln, aber individuell kann ich schon rational handeln. Also es ist der Versuch, die Rationalität und Vernunft auf das Individuum zu beschränken, das eigentlich auch keins mehr ist. Und dann handle ich, weil ich ja die Verhältnisse nicht nach Ursache-Wirkung erkenne, nur im Nachhinein. Also deshalb Versuch und Irrtum. Also ich lerne durch Irrtümer, das leuchtet wieder ein, aber ich weiß es erst im Nachhinein aus meinem Handlungserfolg, dass ich auch recht hatte. Das ist sehr interessant bei Universitäten ja heute so, nach diesem Wettbewerbsmodell organisiert sind, dass man denkt, also wenn man Wissenschaftler und Universitäten in einen Wettbewerb setzt, dann setzen sich am Ende die durch, die den meisten Erfolg hatten, im Sinne von die meiste Verwertungschance, also was Thorsten vorhin vorgelesen hat. So, und im Nachhinein weiß man dann, wer recht hatte. Das heißt, man identifiziert das Problem der Wahrheit mit dem Problem des Siegs im Wettbewerb. So, und wer im Wettbewerb gewinnt, ist derjenige, der Erfolg hatte, und der hatte auch Recht. Das heißt, der Handlungserfolg gibt Recht. Der neunte Punkt. Es gibt jetzt den Wettbewerb, Kampf um knappe Güter, Sieg, Niederlage. Das erinnert einen an was, nämlich an Charles Darwin. Also wieder Verfassung der Freiheit, Kapitel 4. Kann man gut nachlesen, auf 3 bis 4 Seiten steht das dort, Charles Darwin. Anpassung an die Umwelt, Durchsetzung des Erfolgreichsten, selektive Ausmerzung. Wird hier alles zitiert. Und dann sagt der Hayek, aber auch zu Recht in auch diesen Seiten, der Charles Darwin, Marx hat das übrigens auch mal gesagt, falls das eine bessere Autorität ist, also dass der Darwin seine Entdeckung, sagen wir mal, auf den Galapagos-Inseln, da hat er ja nicht die Lorchen beobachtet und deren Kampf ums Dasein, sondern hat diese Idee des Kampfes ums Dasein aus der Gesellschaft seiner Zeit übernommen. Hayek sagt, das ist eine Idee, die kommt schon in der schottischen Moralphilosophie des späten 18. Jahrhunderts vor. Der Darwin überträgt das auf die Natur und jetzt übertrage ich das zurück auf die Gesellschaft. Also eigentlich komme ich wieder da an, wo wir mal ausgegangen sind. Also bei der englischen schottischen Moralphilosophie. Und deshalb zitiert Hayek in diesem Sinne, sagt er, betreibe ich keinen Darwinismus, aber nur in dem Sinn, weil der Darwinismus ist ja sowieso nur eine Übernahme gesellschaftlicher Vorstellungen. Und dann zitiert er, das lese ich jetzt mal so nach den Begriffen vor, dass der Wettbewerb ein, er nimmt immer die darwinschen Begriffe, ein Kampf ums Dasein ist, mit Sieg und Niederlage, das heißt einer sozialen Auslese, mit einem Überleben des Tüchtigsten und mit einer selektiven Ausmerzung. Es gibt also eine Ausmerzung. Das sagt derselbe, der die Barbarei kritisiert 1944. Ich habe dasselbe nochmal gelesen in einem Weltbankbericht über Globalisierung, wo die Weltbank das auch beschreibt, dass Metropolen der Entwicklungsländer, die sich den Kräften, also der Irrationalität, den irrationalen Kräften der Globalisierung nicht ausreichend anpassen, mit selektiver Ausmerzung bedroht sind. Es geht da dann um Metropolen wie Mumbai oder Kinshasa oder Lagos oder was weiß ich, oder Sao Paulo. Es geht also immer um Metropolen in der Größenordnung von 10 bis 15 Millionen Menschen und die sind von selektiver Ausmerzung bedroht, sagt die Weltbank, und Hayek hat das längst vorher so geschrieben. Der 10. Punkt ist der, dass ökonomisch diese Wettbewerbsordnung beschrieben wird, das ist nahezu eine Begriffsblasphemie, wenn man das so nennen will, als eine spontane Ordnung. Spontanität war ja mal ein Begriff, fast ein Synonym für Freiheit. Und dies hier ist ein freiwilliger Konformismus, bei dem man die Freiheit schwer erkennen kann. Also eine spontane Ordnung als Kampf ums Dasein zwischen vereinzelten Individuen um Sieg und Niederlage, um Leben und Tod am Ende. Es reicht nicht für alle und deshalb sind die, die der Ausmerzung unterliegen, auch mit dem Tode bedroht. In diesem Sinne ist der Wettbewerb ein Kampf um knappe Güter und die Knappheit ist nach der ökonomischen Doktrin, das kann man auch einfach wörtlich übersetzen, immer ein Verhältnis zwischen einer Quantität von Bedürfnissen, sofern man die messen kann, aber es wird unterstellt, dass man das messen kann, einer Quantität von Bedürfnissen, die größer ist als ein verfügbares Quantum an Gütern, die die Bedürfnisse befriedigen könnten. Knappheit ist immer ein Verhältnis der Ungleichheit. Und dieses Verhältnis der Knappheit zwischen dem Menschen und den verfügbaren Gütern übersetzt sich in eine gesellschaftliche Ungleichheit. Weshalb man dann sagen muss, der Neoliberalismus ist wohl eine Doktrin der Libertas, der Freiheit. Aber es ist eine Freiheit des Einzelnen und nicht aller. Und deshalb geht diese Freiheit nicht mit Gleichheit, der Verallgemeinerbarkeit der Freiheit zusammen, sondern mit Ungleichheit. Und deshalb geht diese Libertas nicht mit der Idee eines Wealth of Nations nach Adam Smith zusammen, sondern mit der Idee, dass man auch, sagt Hayek, im Elend leben kann und gleichzeitig viel freier sein kann, als jemand, der genug zu essen hat, aber höchst unfrei ist. Das muss man erstmal begreifen, aber wenn man lange Ökonomie studiert, hat man es vielleicht verinnerlicht. In diesem Sinne ist alles, was den Wettbewerb stört, sagen wir mal lieber fast alles, hier auszuschließen. Das sind Monopole. Da gibt es ja keinen Wettbewerb. Nun gibt es zwei große Monopole nach dem Neoliberalismus. die man hier immer vor Augen hat. Wenn man es aus englisch-amerikanischer Sicht sieht, dann hat man immer Keynes und New Deal im Kopf. Also eine staatliche Steuerung, Subventionierung der Nachfrage durch defizitäre Finanzierung und eine Förderung der Nachfrage durch gewerkschaftliche Organisierung. Deshalb gibt es hier zwei Monopole, die auszuschließen sind. Der Staat, der die Wirtschaft als Ganze regelt, und die Gewerkschaften, die ein Monopol auf dem Arbeitsmarkt haben, sind zu zerschlagen. Beides. Das heißt beides Deregulierung. Das heißt aber nicht, was ich vorhin gesagt habe, dass es nun keinen Staat mehr gibt. Und deshalb gehört zu dieser Wettbewerbsökonomie eine staatliche Regulierung des Wettbewerbs, wenn man so will, eine nach der Deregulierung, eine Re-Regulierung dieser Ökonomie. Also es ist keine Entstaatlichung. Der Staat greift hier viel mehr ein, wie wir ja jetzt auch wissen seit Jahren, als er unter Keynes oder New Deal je eingegriffen hat. Elftens, gegenüber dieser spontanen Ordnung ist eine sozialstaatliche, staatsinterventionistische und gewerkschaftliche Ökonomie eine gemachte Ordnung. Da versucht man Wirtschaft und Gesellschaft als Ganze zu begreifen und zu steuern. Das ist Omnipotenzanspruch. Wo der Mensch Omnipotenzansprüchen erliegt, ist Knechtschaft. Das eben? Punkt 11. Ich muss mich mal erinnern, was ich eben gesagt habe. Also ich kann es nicht reproduzieren. Der Punkt wäre, dass diese Wettbewerbsordnung als spontane Ordnung gilt, weil der Staat Spielleiter ist und jeder unter den Spielregeln versuchen kann, sein Glück zu machen oder ins Unglück stürzt. Die Freiheit habe ich, zu sterben. Der 11. Punkt war, in Umkehrung zur Spontanordnung ist immer dann, wenn der Staat versucht, die Wirtschaft insgesamt zu lenken. Also Keynes oder New Deal oder so, oder in Deutschland Karl Schiller mal 1967, 68. Das gilt als gemachte Ordnung. Und diese gemachte Ordnung wäre eine Ordnung der staatlichen Steuerung und der Gewerkschaften. Gewerkschaften im Zusammenhang mit dem Sozialstaat. Deshalb geht es immer um Sozialstaatsabbau, sagt man ja heute, und Gewerkschaftszerstörung. So, und das führt dann in eine Knechtschaft, weil hier Rationalität im Neoliberalismus gar nicht anders vorgestellt werden kann, als dass einzelne oder einzelne Gruppen rational handeln und dass es keine allgemeine Rationalität gibt. Das heißt, diese Rationalität steht immer unter privaten Interessen. Und wenn ich in diesem Sinne rational handle als Staat oder als Gewerkschaft, ist es immer nur für mich, aber nicht im Sinne eines Allgemeinwohls. Und deshalb geht das nur, diese Rationalität, indem ich andere unter mein Interesse zwinge, das heißt hier immer diese Knechtschaft. Das heißt Staatssklaverei auf Deutsch, also der Freiburger Liberalismus nennt das so, Sklaverei oder Knechtschaft oder wie immer. Also man kann sich Rationalität nur so vorstellen, dass man andere Leute beherrscht. Und das, also Rationalität oder Vernunft mit der Idee eines Zustands, in dem es überhaupt keine Herrschaft gibt, zusammengeht, das ist hier von vornherein ausgeschlossen. Nachvollziehbar so. Dann 12., das hatte ich schon angesprochen, wenn man also Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt für unerkennbar erklärt, dann kann man auch Systemkrisen nicht begreifen. Dann gibt es dafür keine Idee. Also wenn man die gegenwärtige Krise nimmt, ich habe zum ersten Mal gelesen im Oktober, dass der Rat der Finanzminister der Eurostaaten von einer systemischen Krise gesprochen hat. Am Ende eines Papiers von 20 Seiten kam dieser Ausdruck zum ersten Mal, nach meinem Dafürhalten, aber ich mache mich auch irren. Und vorher hat man immer gesagt, es gibt eine Krise, nicht des Euro, sondern einzelner Staaten. Man hat das immer individualisiert. Man hat immer gesagt, es gibt eine Griechenland-Krise, es gibt eine Italien-Krise, aber es gibt keine Euro-Krise, weil man keine Vorstellung hat einer Systemkrise. Es stand also Ende Oktober zum ersten Mal in einem Papier der Euro-Gruppe drin, diese Krise sei systemisch. obwohl man gar keinen Begriff hat von einer Systemkrise, weil man sagt, das Ganze kann man gar nicht erkennen. Deshalb gibt es immer nur Krisen einzelner. Und deshalb ist aber auch in diesem Papier der Finanzminister der Eurogruppe, das ist dann 6 Wochen vor den Beschlüssen des Europäischen Rates so ausgedrückt worden, aber immer noch die Perspektive, und das ist ja jetzt auch die gegenwärtige Perspektive, dass man nicht sagt, es gibt eine Krise der spontanen Wettbewerbsordnung, sondern dass man sagt, wir müssen diese spontane Wettbewerbsordnung nur idealtypischer durchsetzen. Wenn wir die Theorie von den Lehrbüchern mehr in die Realität bringen, dann wird das schon. Das heißt, die Unterstellung ist immer, wäre es nur idealtypisch modellkonform realisiert, die Euro-Gruppe, die Wirtschaft und die entsprechende monetäre Ordnung, dann gäbe es auch gar keine Krise. Also tiefer hinein und dadurch raus, so ungefähr. Der 13. Punkt hängt mit der Formulierung bei Hayek zusammen, der Weg zur Knechtschaft von 1944. Und vielleicht auch mit der Antwort, die ich eben schon gegeben habe. Denn es rationales Handeln nach dem Neoliberalismus nur gibt als rationales Handeln Einzelner, dann ist jeder Versuch, Wirtschaft und Gesellschaft und Politik als Ganze zu ordnen, entweder durch aufklärende Vernunft, wie im klassischen Liberalismus, oder durch technische Rationalität von Comte bis Keynes, immer ein Weg zur Knechtschaft. Und deshalb wird hier bei Hayek wieder dieses 4. Kapitel eine Linie gezogen von der französischen Revolution mit der Aufklärung und der Vernunft zu Marx, zu Stalin, Archipel Gulag, Auschwitz. Das heißt, der Nationalsozialismus kommt nicht aus dem Kapitalismus, in Klammern Horkheimer, sondern aus dem Sozialismus. Und wenn man das für unglaublich hält, dann muss man einfach gucken, was es an Historikerstreit gab, kurz vor Hayeks Tod, 1986, 87, 88, wo die führenden westdeutschen Historiker für neuere Geschichte sich darüber gestritten haben, wo Auschwitz denn herkommt. Mit einmal, wie kommt man 1987 auf die Frage, was der deutsche Soldat in Stalingrad wohl empfunden haben muss? Oder was Hitler wohl hat empfinden müssen, als er gehört hat, dass seinen Offizieren vor Stalingrad vielleicht ein Käfig vorgehalten wird, in dem eine halb verhungerte Ratte sitzt, die ihm das Gesicht zerfasst. Und dann ist natürlich die Antwort die gewesen, weil es ja Sozialisten waren, dass deshalb Auschwitz nicht zu entschuldigen ist, aber doch eine irgendwie menschlich verständliche Reaktion, möchte man ein paar Mal sagen. Also Auschwitz gab es vorher. Herr Nolte, der das so ganz prominent vertreten hat, hat gesagt, der einzige Unterschied zum Archipel Gulag ist vielleicht der technische Vorgang der Vergasung. Das war noch etwas rationeller, als man es in der Sowjetunion hatte, aber alles andere gab es vorher im Sozialismus. Das heißt, die Frage der Kontinuität zwischen Sozialismus und Nationalsozialismus ist da nochmal aufgenommen worden in dieser Art von neoliberaler Geschichtsschreibung. Dann ist der 14. Punkt, der drittletzte ist es, der, den ich eben schon angesprochen habe, also wenn man sagt neoliberal, neuer Liberalismus, dann gibt es einen alten Liberalismus. Der alte Liberalismus, die deutschen Ordoliberalen aus Freiburg haben immer davon gesprochen, Neoliberalismus, Altliberalismus. Altliberalismus war laissez-faire. Dann hat man gesagt, das wollen wir auf gar keinen Fall mehr. Weil der Altliberalismus hat die Wirtschaft sich selber überlassen und der Neoliberalismus sagt, die Wirtschaft sich selber überlassen geht nicht. Der Staat muss schon als Spielleiter auftreten. Das ist der Unterschied. Das ist aber nicht alles. Liberal sind sie beide, Freiheit wollen sie beide. Der Altliberalismus die Freiheit aller. Der neue Liberalismus die Freiheit nur einzelner. Der alte Liberalismus sagt, die Freiheit ist verallgemeinerbar. Der neue Liberalismus sagt nicht. Der Altliberalismus sagt, Freiheit geht mit Gleichheit zusammen. Der neue Liberalismus sagt, Freiheit geht mit Ungleichheit zusammen. Und so weiter. Und insgesamt könnte man sagen, auch wenn man Kant nimmt, die Verallgemeinerbarkeit der Freiheit sollte einmal deren Vernunftbegründung darstellen. Deshalb ist der Neoliberalismus eine Ordnung der Freiheit ohne Allgemeinheit, gegen Vernunft, man könnte auch sagen gegen aufklärerisch, also gegen den klassischen Liberalismus, übernimmt also den Titel des Liberalismus und verkehrt ihn fast in sein Gegenteil. Und insofern könnte man sagen, das ist auch nicht ganz falsch, jedenfalls wenn man den alten Herrn Horkheimer liest. Nur macht der Neoliberalismus aus diesem Umschlag der Aufklärung in die Barbarei ein positives Dogma. Fünfzehntens, zusammenfassend, wenn man von dem Altliberalismus ausgeht, also von der Epoche um 1800, die nicht nur angetreten ist, eine besondere Epoche zu sein, sondern auch ein Ende der Geschichte in der Form, dass die Utopien der bisherigen Geschichte, der Vernunftanspruch, dass der Mensch sich selbst und seine Verhältnisse vernünftig erkennen und gestalten kann, dass dies realisiert wird und dass darin die Humanität besteht, dann könnte man sagen, ist der neue Liberalismus, weil er sich genau dagegen wendet, ein System nicht nur der Antivernunft, sondern auch des Antihumanismus. Ich habe vorhin schon gesagt, also dieser Wettbewerb ist ein relativ mörderisches Unterfangen. Davon merken wir nicht so furchtbar viel, aber andere vielleicht schon. Es gibt ein berühmtes Interview, das immer gern zitiert wird. Aber es gibt viel mehr von diesen Äußerungen. Aber das, was immer gern zitiert wird, lese ich deshalb vor, weil ihr es vielleicht mal irgendwo gelesen habt. Also, es gibt diesen Club der Neoliberalen, 1947 gegründet, im schweizerischen Mont Pelerin, in den USA eingetragen, als Mont Pelerin Society. Und diese Mont Pelerin Society hat viele Nobelpreisträger hervorgebracht, an die 10 bis jetzt. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil es diesen sogenannten Nobelpreis für Ökonomie erst seit Mitte der 60er Jahre gibt und nicht so lange, wie es die anderen Nobelpreise gibt. Und diese Mont Pelerin Society tagt natürlich auch des Öfteren und 1981 war sie in Santiago de Chile. 81. Das ist bemerkenswert, das Jahr. Und zwar gehört zu dieser Mont Pelerin Society ein prominentes Mitglied, Milton Friedman aus Chicago. Und Milton Friedman aus Chicago hatte 1957 mit der Universität von einer der Universitäten, der staatlichen Universität von Santiago de Chile, ein Kooperationsabkommen. Und zwar derart, dass in Chicago chilenische kommende Ökonomen ausgebildet wurden. In der geldtheoretischen Variante dieser Wettbewerbsökonomie, dem Monetarismus. Die galten dann immer als Chicago Boys. Die Chicago Boys sind keine US-Amerikaner, sondern Chilenen. Die sind also von Chicago aus nach Chile zurückgekehrt und haben relativ lange in Chile mit ihrem Wissen, was sie in Chicago erlangt haben, gar nichts anfangen können. Unter dem Vorgänger von Salvador Allende schon nicht viel und unter Allende natürlich gar nichts. Aber danach, unter Augusto Pinochet, kam ihre große Zeit. Und da konnte man dann den Neoliberalismus zum ersten Mal weltweit kennenlernen. Wer es gemocht hat, konnte da studieren. Also das relativ grausige Schauspiel. Also diese Chicago Boys haben angefangen, den Wettbewerb, die Knappheit der Ressourcen, Sieg und Niederlage als Gesellschaftskrieg zu übersetzen. So heißt es, Krieg der Natur heißt es bei Darwin, Krieg der Gesellschaft ist es dort geworden. Und man hat angefangen ab 1973, ab September 1973 in Santiago, in der Regierung Pinochet, dieses System durchzusetzen. Und das hat zuerst nicht so ganz geklappt. Also jedenfalls Milton Friedman im fernen Chicago war nicht ganz zufrieden mit seinen Schülern und deshalb ist er 1975 selbst gekommen. Da waren aber schon viele tausend Chilenen umgebracht worden, das hat aber Milton Friedman nicht gestört, die neue Ordnung der Freiheit in Chile zu erkennen. Und so sind wegen dieser außerordentlich engen Verbindung zwischen Chicago und Santiago de Chile, in der Zeit von Pinochet, ist dann 1981 auch die Mortellerer Society in Santiago de Chile gewesen. Und Friedrich August von Hayek war auch recht angetan. Er war zu der Zeit Berater von Margaret Thatcher, seit 79 in England, und hat dort der Zeitung El Mercurio, das ist gewissermaßen das chilenische Zentralorgan des Neoliberalismus gewesen, und der Regierung Pinochet ein Interview gegeben und darin Folgendes ausgeführt, was Freiheit heißt. Das kann man in der Verfassung der Freiheit ganz ähnlich nachlesen. Aber 1981 in Santiago, das hatte einen besonderen Reiz. Eine freie Gesellschaft, hat er dort diktiert, benötigt eine bestimmte Moral, die sich letztlich auf die Erhaltung des Lebens beschränkt, nicht auf die Erhaltung allen Lebens. Denn es könnte notwendig werden, das eine oder andere individuelle Leben zu opfern, zugunsten der Rettung einer größeren Anzahl anderen Lebens. Die einzig gültigen moralischen Maßstäbe für die Kalkulation des Lebens können daher nur sein, das Privateigentum und der Vertrag. Das ist relativ deutlich. Also wenn man denkt, dass wer damals in Santiago war, ja mit Sicherheit gewusst hat, das wusste man in Europa, das ist ja relativ schnell bekannt geworden, wo die Folterzentren sind. Und die sind relativ nahe beim Präsidentenpalast, der ja im Übrigen auch bombardiert worden ist. Also das kann weder Milton Friedman, der es ja sowieso gesehen hat, noch Hayek entgangen sein. Und dass dort Leute deportiert worden sind und im Meer abgeworfen worden sind und versenkt worden sind und verschwunden sind und so auch. Und vor diesem Hintergrund sagt dieser Vertreter der neuen Freiheit, dass es in einer freien Gesellschaft, und man ahnt, dass die Gesellschaft von Pinochet als freie Gesellschaft interpretiert wurde, dass es eine ökonomische Ordnung gibt als Erhaltung von Leben, aber nicht allen Lebens. Das ist natürlich wirklich eine Propaganda für ökonomischen Völkermord, wie es ein chilenischer Ökonom derzeit genannt hat. Deshalb eben auch der Nobelpreis nicht für Hayek, aber für Milton Friedman 1976, ein Jahr nachdem er nach Santiago gegangen ist, weltweit doch für erhebliche Empörung gesorgt hat. Aber immerhin die schwedische Akademie bzw. schwedische Reichsbank hat sein Werk also für nobelpreiswürdig erklärt, insbesondere wohl seinen Einsatz für die Freiheit in dieser Diktatur. Wenn man das nimmt und das alles zusammennimmt, ist eigentlich relativ deutlich, dass dies eine Doktrin ist über Wirtschaft und Gesellschaft, die Abschied nimmt von jeder Vernunft, jeder gesellschaftlichen Vernunft und Aufklärung, die Abschied nimmt von jeder gesellschaftlichen Rationalität und alles der Irrationalität überantwortet, die deshalb auch sagt, dass der Geschichtsablauf von so vielen Kräften bestimmt ist, dass man ihn nur irrational nennen kann, dass man die bestehenden Verhältnisse nur irrational oder antirational nennen kann und dass es deshalb auch keine Aussicht auf irgendwie eine vernünftige, das heißt bessere Ordnung gibt, weil nämlich das Bessere, siehe Sozialismus, nur das Schlechtere ist. Und man hat 1989, 200 Jahre Französische Revolution gesagt, da sieht man, wo das hingeht. Die bürgerliche Revolution endet bei den Jakobinern im Blutbad oder endet in der Barbarei von Auschwitz. Also es gibt da nichts. Und in diesem Sinne ist diese Doktrin eingegangen in die Rechtswissenschaft, in der Ökonomie sowieso. Ich würde denken, heute 98% aller VWLer haben das verinnerlicht. Auch in den Sozialwissenschaften und in der Psychologie. Das ist all überall. Wenn man das so vorträgt, was ich dann einigermaßen regelmäßig mache, ist die Reaktion meistens, das ist ja ziemlich grauenvoll, war hoffnungslos. Und die Antwort darauf sind zwei, und die würde ich jetzt nochmal abschließend ganz kurz vortragen. Das eine ist, erstens ist es nicht hoffnungslos, weil, wie eingangs gesagt, negierte Utopien immer noch die Utopie enthalten, in der Form der Negation. Es ist ja nicht nichts da. Der Neoliberalismus sagt nicht, da ist nichts, sondern bezieht sich ausdrücklich immer auf die vergangenen Utopien und brandmarkt die nur als Weg zur Knechtschaft. Also diese Utopien sind vorhanden und hier negiert. Auf der anderen Seite gibt es eine weltverändernde Praxis nur dann, wenn die bestehende Ordnung auch Utopien enthält, die darüber hinausführen. Das ist hier nicht enthalten. Man kann sich der Utopien erinnern. Man kann auch erinnern, dass dort Ansprüche an ein Leben in einer Gesellschaft enthalten sind. Ideen, die nicht eingelöst sind. Aber es führt unmittelbar nichts heraus. Anders gesagt, die Erinnerung der Utopien ist im Unterschied zum 19. Jahrhundert und entsprechende Gesellschaftstheorien nicht so unmittelbar mit einer revolutionären Praxis verbunden, wie Marx das geschrieben hat, als er seine Grundrisse geschrieben hat. Dass er gesagt hat, also wenn ich zu spät komme, ist der Fehler mein eigener. Als er 1857 gedacht hat, bei der Krise 1857, könnte eine revolutionäre Bewegung die Kritik des Kapitalismus gewissermaßen überflüssig machen, weil der Verein freier Menschen vor der Tür steht. Das ist hier nicht. Also was möglich ist, ist aber diesem Neoliberalismus gleichwohl in seiner Negation der Utopien und der Vernunft noch zu kritisieren. Und wenn man dann, das wäre der zweite Punkt, auf den es mir ankommt, dieses vorträgt und auf die naheliegende Reaktion kommt, das ist ja ziemlich hoffnungslos, was es nach meinem Dafürhalten gar nicht ist, siehe das, was ich eben gesagt habe, dann vergisst man, dass diese Hoffnungslosigkeit doch schon ziemlich lange anhält. Also falls wir uns im März hier nochmal treffen sollten, zum Beispiel, wird man feststellen, dass nach der Epoche des klassischen Liberalismus, der ja die Utopien geboren hat, wie nur die Renaissance vorher, und wo die Frühsozialisten sagen konnten, wir klagen die Versprechungen der bürgerlichen Gesellschaft ein, auf Freiheit, Gleichheit, Wohlstand, ewigen Frieden und so. Und dann kommt der Imperialismus und sagt, was es gibt, ist nicht Friede, sondern Krieg. Was es gibt, ist nicht Klasse, sondern Rasse. Was es gibt, ist nicht die Nation, sondern Nationalismus und so. Also eine reine Kriegsapologie. Und da hat man dieselbe Debatte, die man beim Neoliberalismus hatte, eigentlich schon um 1920, Erster Weltkrieg, Krise der Arbeiterbewegung, ökonomische Krise, Vorabend von 1929. Und da geht es auch schon um diese Frage, wie ist diese bürgerliche Gesellschaft, die von allen Utopien Abschied nimmt und an die Stelle der wunderbaren Utopie vom ewigen Frieden die Apologie vom Krieg gesetzt hat und den auch macht und den Sozialismus in eine bürokratische Veranstaltung verwandelt, also was man später bei dem Horkheimer unter einem autoritären Staat nachlesen kann. Wie ist unter den Bedingungen überhaupt noch diese Gesellschaft zu begreifen, das heißt erinnernd zu transzendieren und utopisch zu transzendieren, ist da etwas. Und dann stößt man auf eine Reihe von Versuchen, aber wirklich nur Versuchen nach 1920, die gemacht werden, um so etwas wie utopische Potenziale noch zu entdecken. Also Ernst Bloch zum Beispiel ist 1923 auf die Idee gekommen, die christliche Eschatologie wieder aufzuwärmen und vielleicht in der Johannes-Offenbarung so eine Utopie zu sehen oder in der Musik eine Utopie zu sehen, die über diese kriegerische Realität, diesen kriegerischen Rationalismus hinausführt. Und die kritische Theorie zum Beispiel mit der Dialektik der Aufklärung macht das nachher 1944 so in der Mythologie. Deshalb liest man die Ilias wieder, um zu sehen, also ob in der Triebstruktur des Menschen utopische Gehalte da sind. Die sind nämlich nicht mehr da. Wo ist die Utopie? Und wenn man die nicht mehr hat, dann fehlt etwas, ohne dass man die Realität nicht begreifen und die Barbarei nicht beim Namen nennen kann. Das heißt, dieses Problem, über das ich eben geredet habe, Zerstörung von Utopien, ist ein Problem, das haben wir seit ungefähr einem Jahrhundert, mindestens. Aber seit einem Jahrhundert ist es jedenfalls in der Tradition der an Marx anschließenden Gesellschaftstheorie auch bewusst und auch thematisiert worden. Und ich denke, ein aufgegebenes Problem bis heute. Das war der 16. Punkt.